Wenn wir uns in der Adventszeit umschauen, dann merken wir, dass sehr viel angeboten wird. Adventsingen, Krippenspiele, Weihnachtsmärkte, verschiedene Theaterstücke werden vorgeführt. Man bietet auch ein gemütliches Weihnachtsessen im Restaurant. Man sieht, dass die Straßen geschmückt sind und Weihnachtsbäume stehen ringsumher. Wir merken, dass vieles unternommen wird, dass Menschen zu Weihnachten feierlich angestimmt werden. Advent, Weihnachten, sollte man sich da nicht fragen, was sich wirklich hinter diesem Fest verbirgt? In Psalm 24, Vers 6 lesen wir: Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Nicht das ist in erster Linie ausschlaggebend, was auf die Dinge, die wir Wert legen, auf das Äußerliche, sondern das ist ausschlaggebend, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Adventszeit überkommt uns nicht so einfach, sondern wir müssen uns innerlich in Bewegung setzen und wir müssen uns jeder für sich klarstellen, was da passiert ist für jeden von uns. Nur derjenige kann Weihnachten richtig feiern. Nur derjenige hat Weihnachten richtig verstanden, der nach Gott sucht. Denn gerade wie in diesem Fest steht, das ist der Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Gott will, dass wir gerade in dieser Zeit erfahren, wie nahe zu uns ist und wie er uns auch findet.